wo Esoterik und Exoterik nicht miteinander übereinstimmen. Nachdem nunmehr die Gedanken dieser exoterischen Forscher und Denker in großen Zügen dargelegt worden sind, ist es erforderlich, besonders darauf hinzuweisen, dass sie mit der Weltanschauung der SS, deren Entstehung sie mit herbeiführen halfen, späterhin im Verlaufe deren Entwicklung und Festigung in Streit gerieten hinsichtlich deren esoterischen Gehaltes. So schreibt Alfred Rosenberg in seinem Mythos des 20. Jahrhunderts über Bachofen Folgendes: Denn es ist nicht so, wie die neue Leib-Seelen-Lehre es darzustellen sucht, als sei lediglich der triebhaft erdenhafte Mensch naturnah, einheitlicher, lebensvoller, der Geistige hingegen diesem allem jedoch notwendigerweise fern. Es ist nicht so, dass die chthonische Auffassung, an der sich diese neue Lehre von der ausschweifenden Poesie Bachofens befruchtet, begeistert einen besonders hohen Grad von Lebenstiefe und Weltsicherheit bekundet. Denn die vom Licht- und Sonnenmythos ausgehenden und ihn weiter ausgestaltenden Völker knüpfen damit unmittelbar an den sichtbaren Schöpfer und Erhalter alles Organischen an, da ja nur aus besonnter Erde auch die Lieblinge der Aphrodite und der Demeter, der Isis und der Astarte entstehen. In demselben Buche nimmt er Bezug auf Hermann Wirth. Vollkommen irreführend ist es, wenn Hermann Wirth im Aufgang der Menschheit gerade das Mutterrecht als eine urnordisch-atlantische Lebensform darzustellen sucht, zugleich aber auch den solaren Mythos als nordisches Gut anerkennt. Das Matriarchat ist stets mit dem chthonischen Götterglauben, das Patriarchat jedoch stets mit dem Sonnenmythos verbunden. Die Hochschätzung der Frau beim nordischen Menschen beruht gerade auf der männlichen Struktur des Daseins. Die weibliche Struktur im Vorderasien der vorchristlichen Zeit hat hingegen immer nur Hetärentum und Geschlechtskollektivismus hervorgebracht. Die von Hermann Wirth angeführten Beweise sind deshalb auch mehr als dürftig. Mir scheint es, als ob Rosenberg recht hätte und gleichermaßen die Esoterik der SS, die späterhin Wirths Anschauung ablehnte und ihm die Leitung des Ahnenerbes entzog, indem sie diese in die Hände von Sievers legte. Die grundlegende Bedeutung Wirths besteht darin, dass er den Zeitraum, in dem sich die menschliche Zivilisation entwickelte, von 6.000 auf 30.000 Jahre erweitert hat. Dort findet er eine höher stehende, in sich gegliederte, von der Magna Mater der Weißen Rose, die Weiße Königin, geleitete Welt vor, mit dem Glauben an einen einzigen, alleinen, unpersönlichen Gott, an ein sächliches, neutrales, nicht in menschlicher Gestalt vorstellbares Wesen, es. Die Frauen sind dort Priesterinnen und Gesetzgeberinnen, sie hüten den Kult und wahren das Recht. Die Männer sind hauptsächlich Jäger. Die Frauen heischen den Frieden der Welt. Eroberungskriege gibt es nicht, bis zu dem Zeitpunkt, als aus dem Osten gekommene barbarische Männer ihre Herrschaft über die Frauen auszuüben beginnen und das bis dahin allgemeingültige Matriarchat vernichten. Nach Meinung Wirths handelt es sich bei den Griechen um aus Asien gekommene Barbaren. An einem Ort unweit der luxemburgischen Grenze, wo er wohnt und seine Forschungen weiter betreibt und wo die Einrichtung eines großen Museums für Urgeschichte geplant ist, bot sich mir die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Herrn Professor Hermann Wirth. Er zeigte mir kostbare Funde aus den Ergebnissen seiner Ausgrabungen und kam dabei mit einem gewissen, nahezu religiösen Fanatismus immer wieder auf die weiblichen Figuren der Magna Mater, Malika H. Semiot, zurück, um zu beweisen, dass letzten Endes alles zum ursprünglichen Matriarchat hinführt. Herr Professor Dr. Wirth ist 94 Jahre alt, hat ein erstaunliches Gedächtnis und verfügt noch über eine für sein Alter überaus erstaunliche Beweglichkeit. Er kennt und spricht mehr als 8 Sprachen, darunter Sanskrit und Arabisch und selbstverständlich auch Griechisch. Er betrachtet die Runen lediglich als Bruchstücke der ursprünglichen, verloren gegangenen Sprache. Seinen guten Gesundheitszustand schreibt er seiner vegetarischen Lebensweise und seiner Ernährung durch Rohkost zu. Wir unterhielten uns länger als 2 Stunden über seine Theorien und Entdeckungen. Für Hitler hegt er eine niemals verminderte Hochachtung, nicht jedoch für seine ehemaligen Mitarbeiter, noch für die sichtbaren Leiter der SS, die sich, wie oben erwähnt, seinen Schlussfolgerungen widersetzten. Er ist auch mit Spanuth nicht einverstanden, weil dieser die Existenzspanne von Atlantis zu kurz bemisst, höchstens 4000 Jahre, und weil er sich ausschließlich auf die Edda und auf Plato stützt, ungeachtet dessen, dass auch bei Spanuth von einer ursprünglichen Magna Mater, einer Urmutter, die Rede ist. Nun, auch ich kann den Schlussfolgerungen des Professors Würz aus dem gleichen Grunde nicht folgen, den er für seine Ablehnung Spanuths anführt. Meinem Verständnis nach sind 30.000 Jahre sehr wenig. Der Ursprung dürfte auf Hunderttausende von Jahren zurückzuführen sein. Als Folge einer Katastrophe, der zufolge sich die Erdachse verlagert hat, dürfte auf dem Planeten kein oder fast kein Leben mehr übrig geblieben sein. Nichts Physisches im Stile der Jetztzeit, sodass sich aus dieser Katastrophe nur die göttlichen Führer in ihren Vimanas, den fliegenden Scheiben, retten konnten, indem sie in diesen zu anderen Sternen flogen.